Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 474 an Schiller. Ihr Schreiben an Humboldt ist zwar recht schön und gut, doch wird es dem Freunde nicht ganz erquicklich sein, denn es drückt nur allzu sehr aus, dass diese Arbeit nicht ganz in unsere gegenwärtigen Umstände eingreifen konnte. Sie haben einen recht wichtigen Punkt berührt, die Schwierigkeit im Praktischen, etwas vom Theoretischen zu nutzen. Ich glaube wirklich, dass zwischen beiden, sobald man sie getrennt ansieht, kein Verbindungsmittel stattfinde und dass sie nur insofern verbunden sind, als sie von Haus aus verbunden wirken, welches bei dem Genie von jeder Art stattfindet. Ich stehe gegenwärtig in eben dem Fall mit den Naturphilosophen, die von oben herunter, und mit den Naturforschern, die von unten hinaufleiten wollen. Ich wenigstens finde mein Heil nur in der Anschauung, die in der Mitte steht. Diese Tage bin ich hierüber auf eigne Gedanken gekommen, die ich mitteilen will, sobald wir uns sprechen. Sie sollen, hoff ich, besonders regulativ, vorteilhaft sein und Gelegenheit geben, das Feld der Physik auf eine eigne Manier geschwind zu übersehen. Wir wollen ein Kapitel nach dem andern durchgehen. Mich verlangt recht sehr, wieder bei Ihnen zu sein und mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, die ohne mich nicht existieren würden. Bisher habe ich nur getan und veranlasst, was recht gut auch ohne mich hätte werden können. Die Kautel wegen Schlegels finde ich ganz den Verhältnissen gemäß. Wir wollen nun das Weitere abwarten. Das Beste, was mir indessen zuteil geworden ist, möchte wohl die nähere Motivierung der ersten Gesänge des Tells sein, sowie die klärere Idee, wie ich dieses Gedicht in Absicht auf Behandlung und Ton ganz von dem ersten trennen kann, wobei unser Freund Humboldt gelobt werden soll, dass er mir durch die ausführliche Darlegung der Eigenschaften des ersten das weite Feld deutlich gezeigt hat, in welches hinein ich das zweite spielen kann. Ich hoffe, dass Sie meine Vorsätze billigen werden. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Wahrscheinlich bin ich Mittwochabend wieder bei Ihnen. Weimar am 30. Juni 1798. G. Hierbei das Älteste, was mir von Gedichten übrig geblieben ist, völlig 30 Jahre alt.